Es ist an der Zeit, eine Lanze zu brechen für einen verachteten Körperteil. Zwei wohlige Formen, die ins Auge stechen, mal Granatäpfel rund und mal felsensteil. Wenn die Frauen mir verächtlich den Rücken zuwenden, erweisen sie mir damit auch einen Dienst. Statt schöner Gesichter seh ich ihre Enden, mal bildhübsch berockt und mal stramm bejeanst. Wie schön er sich windet, sich wölbt und sich dehnt. Wie kann es nur sein, dass man sich für ihn schämt? Ohne ihn wären wir alle elend und krank. Wir sollten ihn ehren, doch was ist der Dank? So ein Arsch, sagen wir, doch wir meinen's nicht lieb. Wir sagen's und meinen den Lehrer. Wir sagen's und meinen den Chef im Betrieb und den lästigen Glaubensbekehrer. Wir sagen's und meinen die Politesse, die ein Knöllchen klemmt an unsere Scheibe, und verunglimpfen somit den Namen des edelsten Körperteils an unserem Leibe. Wer nur etwas nachdenkt, muss ihn einfach schätzen für alles das, was er uns geben mag. Wie herrlich es ist, sich auf ihn zu setzen, nach einem ermüdenden Arbeitstag, nach Wildragout, Rotkohl und deftigen Knödeln und einem Glas Burgunderwein hinterdrein, sind wir träge und voll von dem Essen, dem Edeln. Da heißt's ab zum Locus, um sich zu befreien. Wie ist das erleichternd, wie ist das gesund? Ohne ihn bliebe nur noch der Weg durch den Mund. Ohne ihn ginge nichts mehr daheim auf dem Thron. Jedoch Undank ist eben der bösen Welt Lohn. So ein Arsch, sagen wir, doch wir meinen's nicht lieb. Wir sagen's und meinen den Hauswirt. Wir sagen's und meinen den schmuddligen Typ, der an unsere Tür Hessen rausschmiert. Wir sagen's und meinen den Makler, der uns eingebrockt hat, diese Bleibe, und verunglimpfen somit den Namen des edelsten Körperteils an unserem Leibe. Ich lieg auf dem Bauch, über mir eine Dame. Ich schwabble erwartungsvoll hin und her. Sie streicht mein Popöchen, begießt es mit Sahne. Danach fließen Sirup und Eierlikör. Sie beugt sich herab, um mich sauber zu schlecken. Danach werden schleunigst die Rollen vertauscht. Sie beginnt ihn mir keuchend entgegenzurecken. Ich knete ihn zärtlich, wie uns das berauscht. Wie lustvoll er bibbert, wie geschmeidig er kreist. Es ist wahrlich nicht so, dass man nur damit scheidend, möcht ich noch sagen. Lasst ihn uns ehren. Wie kommt's nur, dass wir ihm den Respekt so verwehren? So ein Arsch, sagen wir, doch wir meinen's nicht nett. Wir sagen auch, leck mich am Arsch. Doch das sagen wir nicht etwa zärtlich im Bett. Nein, wir rufen's im Auto ganz barsch. Wir sagen's zu jedem, der uns missfällt. Ich glaub nicht, dass ich da übertreibe, und verunglimpfen somit den Namen des edelsten Körperteils an unserem Leib.